Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 9. März 1789. Eben erhalte ich deine zwei Briefe und weiß nichts Besseres zu tun, als sie gleich zu beantworten. Die Streitfrage wegen der Künstler ist in Rücksicht deiner und meiner ihrer Entscheidung sehr nahe, denn entweder erhalte ich das Merkurstück noch, um es in diesen Brief einzuschließen, oder folgt es auf den nächsten Freitag. Ich fürchte nicht, meinen Prozess zu verlieren. Es ist ein Gedicht und keine Philosophie in Versen, und es ist dadurch kein schlechteres Gedicht, wodurch es mehr als ein Gedicht ist. Ich wünschte, dass wir uns recht darüber miteinander ausschütten könnten. Das Gedicht ist übrigens zu ausgezeichnet, um dass nicht öffentliche Urteile darüber gefällt werden sollten. Wir wollen sie erwarten. Ich wundere mich, dass du dir die Beantwortung auf deine Einwürfe gegen das philosophische Gespräch im Geisterseher nicht selbst beigeschrieben hast. Hätte mich der Geisterseher bis jetzt für sich selbst als ein Ganzes interessiert, oder vielmehr hätte ich die Teile nicht früher expedieren müssen, als dieses Interesse am Ganzen in mir reif geworden ist, so würde dieses Gespräch gewiss diesem Ganzen mehr untergeordnet worden sein. Da jenes aber nicht war, was konnte ich anders als das Detail meinem Herzen und meinem Kopfe wichtig machen, und was kann der Leser unter diesen Umständen mehr von mir verlangen, als dass ich ihn mit einer interessanten Materie auf eine nicht geistlose Art unterhalte. Aber darin hast du, glaub ich, den Gesichtspunkt verfehlt, dass du glaubst, die Handlungsart des Prinzen solle aus seiner Philosophie bewiesen werden. Sie soll nicht aus seiner Philosophie, sondern aus seiner unsicheren Lage zwischen dieser Philosophie und zwischen seinen ehemaligen Lieblingsgefühlen, aus der Unzulänglichkeit dieses Vernunftgebäudes und aus einer daraus entstehenden Verlassenheit seines Wesens herfließen. Dein Irrtum besteht darin, dass du meinst, diese angegebene Philosophie solle die Motive zu seiner Lebensart hergeben. Nichts weniger, seine Unzufriedenheit mit dieser Philosophie gibt diese Motive her. Diese Philosophie ist, wie du gefunden hast, kein Ganzes. Es fehlt ihr an Konsequenz, und das macht ihn unglücklich. Und diesem Unglück will er dadurch entfliehen, dass er den gewöhnlichen Menschen näher tritt. Übrigens freut mich, dass über gewisse Stellen darin dein Geschmack mit dem meinigen zusammentrifft, aber das durchgeführte und beschlossene in einigen neuen Vorstellungsarten scheint auf dich eine geringere Wirkung getan zu haben, als ich erwartete. Es mag aber daher kommen, dass es dir nicht mehr neu war. Ich selbst aber, der nichts von der Art liest oder gelesen hat, habe alles aus mir selbst spinnen müssen. Der Beweis zum Beispiel, dass Moralität bloß in dem mehr oder weniger der Tätigkeit liege, scheint mir von sehr vielen Seiten beleuchtet und sogar mit Gründlichkeit ausgeführt zu sein. Ich habe überhaupt an dieser Arbeit gelernt, und das ist mehr als 10 Taler für den Bogen. Halte diese Philosophie, versteht sich, diejenige abgerechnet, die ich dem Prinzen als einer poetischen Person leihen musste, gegen die Philosophie des Julius. Du wirst sie gewiss reifer und gründlicher finden. Dein Urteil über die Iphigenia unterschreibe ich im Grunde ganz, und die Gründe, aus denen du mich rechtfertigst, dass ich mich damit beschäftigte, sind auch die meinigen. Mehr Simplizität in Plan und Stil daraus zu lernen. Setze noch hinzu, dass ich mir bei mehrerer Bekanntschaft mit griechischen Stücken endlich das wahre, schöne und wirkende daraus abstrahiere und mir mit Weglassung des Mangelhaften ein gewisses Ideal daraus bilde, wodurch mein jetziges korrigiert und vollends gerundet wird. So wirst du mich nicht tadeln, wenn ich zuweilen darauf verfalle, mich damit zu beschäftigen. Zeit und Mühe hat es mir allerdings gekostet, und das, was im Euripides schlecht war, bei weitem am meisten. Die Chöre haben durch mich gewonnen, das heißt, was sie bei manchem anderen Übersetzer nicht gewonnen hätten, denn vielleicht sind sie im Original durch die Diktion vortrefflich. Wenn du nun die 2 letzten Akte vollends hast, die deine Idee sowohl vom Original als von der Übersetzung vielleicht noch verbessern, so mache dir den Spaß, meine Übersetzung mit der lateinischen des Joshua Barnes zusammenzuhalten, denn diese lateinische war als die treueste mein eigentliches Original. Dann wirst du mir vielleicht eingestehen, dass ich einen großen Grad eigener Begeisterung nötig hatte und dass ich sehr von dem meinigen habe zusetzen müssen, um sie so leidlich zu liefern. Ich fordere viele unserer Dichter auf, die sich so viel auf ihr Griechisch und Latein zugute tun, ob sie bei so wenig erwärmendem Text nur so viel geleistet hätten, als ich leistete. Ich konnte nicht, wie sie, mit den Feinheiten des Griechischen mir helfen. Ich musste mein Original erraten, oder vielmehr, ich musste mir eins erschaffen. Ich muss lachen, wenn ich nachdenke, was ich dir von und über Goethe geschrieben haben mag. Du wirst mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Herzen über mich gelacht haben, aber mag es immer. Ich will mich gern von dir kennen lassen, wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Goethe, ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, dass das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch kämpfen. Einholen lässt sich alles Verlorene für mich nun nicht mehr. Nach dem 30. bildet man sich nicht mehr um, und ich könnte ja selbst diese Umbildung vor den nächsten 3 oder 4 Jahren nicht mit mir anfangen, weil ich 4 Jahre wenigstens meinem Schicksale noch opfern muß. Aber ich habe noch guten Mut und glaube an eine glückliche Revolution für die Zukunft. Könntest du mir innerhalb eines Jahres eine Frau von 12.000 Talern verschaffen, mit der ich leben, an die ich mich attachieren könnte, so wollte ich dir in 5 Jahren eine Friederiziade, eine klassische Tragödie, und weil du doch so darauf versessen bist, ein halb Dutzend schöner Oden liefern, und die Akademie in Jena möchte mich dann im Arsch lecken. Du willst wissen, wie ich hier lebe, du hast es erraten, ich habe sehr wenig Umgang. Die Leute wunderten sich anfangs, wie ich von Rudolstadt zurückkam, über meine Unsichtbarkeit. Endlich gewöhnte man sich daran, und jetzt wundert man sich nicht mehr, wie es eben geht. Ich habe einige Diners und Soupers ausgeschlagen, und dann sind die Invitationen unterblieben. Bertuch, Hofrat Vogt und einige andere besuchen mich manchmal, und ich sie. Zu Wieland komme ich oft in 4 Wochen nicht und lasse nur zuweilen in einem Billettwechsel, wenn wir Geschäfte zusammen haben, diese Bekanntschaft fortvegetieren, die sich jede Minute, wenn ich will, verstärken und wieder dämpfen lässt. Charlotte besuch ich noch am meisten, sie ist diesen Winter gesunder und im Ganzen auch heiterer als im vorigen. Wir stehen recht gut zusammen, aber ich habe, seitdem ich wieder hier bin, einige Prinzipien von Freiheit und Unabhängigkeit im Handeln und Wandeln in mir aufkommen lassen, denen sich mein Verhältnis zu ihr wie zu allen übrigen Menschen blindlings unterwerfen muß. Alle romantische Luftschlösser fallen ein, und nur was wahr und natürlich ist, bleibt stehen. Wie werter wird mir alle Tage deine und meine Freundschaft, und wie wohltätig ist sie mir schon gewesen. Ich würde keine dieser Art mehr knüpfen können, denn du glaubst nicht, wie viel Misanthropie sich in meine Denkart gemischt hat. Leiden, Fehlschlüsse über Menschen, hintergangene Erwartungen haben mich in ihrem Umgange schüchtern und misstrauisch gemacht. Ich habe den leichtsinnigen, frohen Glauben an sie verloren. Darum braucht es sehr wenig, um meine Zuversicht zu eines Menschen Freundschaft für mich wankend zu machen, besonders wenn ich Ursache habe zu glauben, dass sein eigenes Gedankensystem, seine Neigungen noch nicht fest sind. Warum müssen wir getrennt voneinander leben? Hätte ich nicht die Degradation meines Geistes so tief gefühlt, ehe ich von euch ging, ich hätte euch nie verlassen oder hätte mich bald wieder zu euch gefunden. Aber es ist traurig, dass die Glückseligkeit, die unser ruhiges Zusammenleben mir verschaffte, mit der einzigen Angelegenheit, die ich der Freundschaft selbst nicht zum Opfer bringen kann, mit dem inneren Leben meines Geistes unverträglich war. Dieser Schritt wird mich nie gereuen, weil er gut und notwendig war, aber es ist doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer für ein ungewisses Gut. Du wirst glauben, ich sei heute hypochondrisch oder unzufrieden gestimmt, aber dies ist der Fall nicht. Ich fühle ruhig und bin nicht verstimmt. Die nähere Ansicht meiner Lage drang mir diese Empfindungen auf. In Jena erwartet mich eine leidliche, gesellige Existenz, von der ich mehrere Vorteile zu ziehen gedenke, als bisher. Mein isoliertes Dasein könnte dort auch nicht gut fortdauern, weil ich dort bin, was ich noch nie war, ein Glied eines Ganzen, das mehr oder weniger zusammenhält. Ich bin in Jena zum ersten Male eigentlicher bürgerlicher Mensch, der gewisse Verhältnisse außer sich zu beobachten hat, und da diese doch nicht drückend sind, da ich dort niemand über mir habe, so hoffe ich, mich darein finden zu können. Ich werde dir allerlei zu schreiben finden, wenn ich erst auf diesem Terrain eingewohnt bin. Es freuen sich schon einige auf mich. Das Schütz'sche Haus ist mir sehr freundschaftlich ergeben. Dafür stehe ich dir nicht, dass ich mich nicht bald irgendwo engagierte, wenn die Umstände sehr günstig sind. Ich habe auf dieser Welt keine wichtigere Angelegenheit als die Beruhigung meines Geistes, aus der alle meine edleren Freuden fließen. Kann ich zu sehr eilen, dieses höchste Interesse zu befördern? Ich muss ganz Künstler sein können, oder ich will nicht mehr sein. Schreibe mir bald wieder, wenn du Zeit hast. Du hast neulich vergessen, mir zu schreiben, an welchem Tage du meinen Brief empfangen hast. Tue es diesmal. Ich gebrauche jetzt einen neuen Posttag. Darum möchte ich es wissen. Deinen Brief vom 3. März habe ich auch erst am 9. erhalten. Also bleibe lieber bei dem alten Posttag. Minna und Dorschen Grüße, dein Schiller. Deine Gibbon-Übersetzung habe ich heute an Wieland geschickt.